Das Podcast-Versuchslabor. Ah, Mahlzeit und hallo zusammen. So, es ist Freitag. Jetzt haben wir es bald geschafft. Für viele vielleicht schon der letzte Arbeitsfreitag in diesem Jahr. Ich weiß es ja nicht, wer noch alles über die Jahre arbeiten muss und wer nicht. Also für die, die auch zwischen den Jahren arbeiten müssen, ein ganz besonders herzlicher Gruß hier mal aus dem Versuchslabor an der Stelle. Es ist toll. Es sind meistens ja Leute, die in Jobs arbeiten, wo es darum geht, anderen Menschen zu helfen, in welcher Form auch immer. Vom Handwerker bis zur Krankenschwester. Ja, was halt alles so dabei ist. Ja, ihr seid wichtig. Alles gut, dass wir euch haben und dass ihr das macht. Auch so über die Feiertage hinweg. Dafür mal so ein kleines Dankeschön an der Stelle. Wird, glaube ich, viel zu selten gesagt. Ja, auch hier im Versuchslabor wird's Weihnachten. Offensichtlich. Ich habe nämlich heute einen Brief bekommen. Da habe ich mich aber gefreut. Der Norbert von Twitter hat mir eine Weihnachtskarte geschickt. Lieber Norbert, vielen Dank an dieser Stelle. Das ist, wenn ich recht überlege, seit ich diesen Podcast hier mache, die zweite Post, die ich bekomme von jemandem, dem ich so aus dem Umfeld Podcasten, Twitter und Facebook oder was auch ich weiß, was ich ja aus diesen sozialen Netzen kenne, der mir tatsächlich einen richtigen Brief schickt. Ich habe mich riesig gefreut heute, als der Postbote die vorbeigebracht hat. Und auch zum Thema Weihnachten wollte ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen. Und zwar haben wir morgen, das ist der Samstag, der 19. Dezember 2015, eine kleine Weihnachtsfeier auf dem Raucherbalkon. Dazu wollte ich hier an der Stelle ganz, ganz herzlich einladen. Ihr wisst es, ihr braucht nicht viel. Ihr braucht den TeamSpeak-Client und ihr braucht ein Headset oder ein Mikrofon und einen Kopfhörer, dass man mit euch auch reden kann und dass ihr uns hören könnt. Ja, und gute Laune. Und dann, denke ich, machen wir morgen mal, ja, vielleicht auch so ein klein bisschen Jahresrückblick. Eventuell hat ja der ein oder andere eine Geschichte zu erzählen, was so in diesem Jahr so ganz Besonderes passiert ist. Oder vielleicht habt ihr irgendeine Podcast-Folge, die euch dieses Jahr besonders gut gefallen hat und möchtet die gerne mal ein bisschen promoten, so zum Jahresende, dass man weiß, ah, das könnte man sich nochmal anhören, das war schön. Oder ihr wollt ein Gedicht vorlesen. Ja, da ist von der Idee her alles möglich morgen Abend. Kann natürlich auch gesungen werden, also Entschuldigung, wer da mag und Lust hat, auch das werden wir wieder mal versuchen. Ihr hört es, ich bin immer noch ein bisschen verschnupft, aber auch das wird besser und ja, ich bin morgen Abend auf jeden Fall dabei. Vielleicht rede ich da nicht so viel und höre nur zu. Können ein bisschen Gitarre klimpern vielleicht oder so. Mal schauen, wie das sich morgen angeht. Ja, ansonsten bin ich recht froh. Ich habe jetzt mittlerweile auch die Weihnachtsgeschenke für die Kinder zusammen. Aber das kann ich natürlich jetzt hier nicht verraten, was das ist, weil ich nicht genau weiß, ob die das nicht doch vielleicht heimlich anhören. Also Kinder, solltet ihr das hier hören? Ich verrate nichts, da müsst ihr schon warten. Außerdem habe ich die ja nicht wirklich komplett besorgt, sondern ich habe ja nur dem Christkind hier unter die Arme gegriffen, weil das hat ja immer so viel zu tun. Da müssen Papa und Mama manchmal ein bisschen aushelfen. Ja, so ist das. Das mal so als kleiner Gruß von mir heute. Und nochmal zusammengefasst, morgen ab 20:15 Uhr, so die Ecke, geht es los mit der Weihnachtsgala auf dem Raucherbalkon. Kommt vorbei, ich freue mich über jeden, den ich da treffe und mit dem man ein bisschen quatschen kann. Also in dem Sinne, schönes Wochenende und Ich denke, wir hören uns vor Heiligabend bestimmt nochmal. Und wenn es nur so eine kleine Folge ist wie heute, wo man einfach mal nur Hallo sagt. Aber auch das ist ja immer schon mal was Schönes, oder? Also, in dem Sinne, passt auf euch auf. Servus, euer Klaus.